Restaurant. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich in einer Überfront. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Schon 14 Tage, kein Wind in die Segel uns fit. Der Durst war die größte Plage, dann liefen wir auf ein Ritt. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Ein, der war der Erste, der soff und im Faulen nass. Die Pesti gab ihm das Letzte und wir lieben ein Seemannsgrab.